Stellungnahme eines Sprechers des staatlichen Koordinationskomitees der DVK zur Verhütung der Geldwäsche und der finanziellen Terrorbeihilfe. Am vergangenen 1. Juni bestimmte das Finanzministerium der USA offiziell die DVK als einen bedeutenden geldwäscheverdächtigen Staat und veröffentlichte, dass es eine Sondermaßnahme DGIL für die verstärkte Isolierung der Republik innerhalb des internationalen Finanzsystems ausarbeiten werde. Die Bestimmung der DVK als des bedeutenden geldwäscheverdächtigen Staates ist ein weiteres rechtwidriges Verbrechen, das die Souveränität und Existenzrechte der Republik verletzt, und wir weisen es entschieden zurück. Als die USA mit den ungerechten UNO-Resolutionen ihr Ziel nicht erreichen konnten, wollen sie mit diesmaliger Bestimmung unter grober Verletzung der UNO-Charta und des Völkerrechts ihre separaten und zusätzlichen Sanktionen ins Leben rufen, dadurch die Lücken in den UNO-Sanktionsresolutionen anfüllen und eine generelle Blockade über die Republik verhängen. Sie behaupten, dass die Sanktionen durchgesetzt werden sollten und zwingen unsere Nachbarländer einen verstärkten Druck auf uns. Das ist aber für uns gar nicht anhörenswert. Ihnen reicht wohl nicht, der DVK allerlei üble Namen wie Kernwaffenverbreiter und Menschenrechtsverletzer zu schenken, denn sie wollen nun als Geldwäsche brandmarken. Aber auch das ist eine abgenutzte Maßnahme, die uns nicht erschrecken kann. Es geht zwischen der DVK und der Internationalen Finanzaufsichtsorganisation auf dem Gebiet der Verhütung der Geldwäsche und der finanziellen Terrorbeihilfe eine gute Zusammenarbeit vonstatten. Die Welt soll mit Wachsamkeit klar wissen, warum die USA im Gegensatz zur Realität das böse Theater spielen. Ausgehend vom konsequenten Standpunkt gegen die Geldwäsche und die finanzielle Terrorbeihilfe hat die DVRK für die Verbeugung gegen die Geldwäsche gemäß der internationalen Norm das Finanzaufsichtsamt und das Finanzinformationsamt gegründet, weiteres staatliches System hergestellt, das Gesetz gegen Geldwäsche und finanzielle Terrorbeihilfe angenommen, der internationalen Konvention für die Hemmung der finanziellen Unterstützung des Terrors beigetreten und vertieft weiterhin die Zusammenarbeit mit dieser Organisation. Wenn die USA glauben, dass sie mit diesmaliger Bestimmung ihr unreines politisches Ziel erreichen könnten, dann ist es eine große Fehlkalkulation. Mit keinen verzweifelten Versuchen können sie der DVK es nicht verhindern, mit der bisher gefestigten militärischen Kraft und mit dem unerschütterlichen Geist der selbstständigen Entwicklung den Aufbau eines starken sozialistischen Staates aufzubauen. Pyongyang, 4. Juni, Sitze 105, 2016.